Die Delegation der DVJK unter Leitung vom Außenminister Ri Yong-ho, die an der Ministerkonferenz des Asien-Regionalforums in Laos teilgenommen hatte, kehrte am 30. Juli mit einer Maschine zurück.